Marie, machst du bitte mal auf? Geht nicht, Mama. Ich denke mir gerade eine Geschichte aus. Und ich hänge die Wäsche auf. Schreiben ist aber wichtiger. Wichtiger als frische Wäsche? Jedenfalls sind Schriftsteller viel bekannter als Menschen, die immer nur ihre Wäsche aufhängen. Aber irgendwer wird ja auch die Wäsche von den Schriftstellern aufgehängt haben. Und vielleicht war es sogar die Mutter von den Schriftstellern. Mann, jetzt sind wir beide an der Tür. Mach auf. Hallo. Guten Tag. Wir sind die neuen Nachbarn. Wir sind vor 2 Wochen in dem alten Haus gegenüber eingezogen. Wollten uns nur kurz vorstellen. Keller ist mein Name. Jürgen Keller. Und das ist mein Sohn. Hallo, ich bin Jonas. Mira Schröder. Hi. Marie, meine Tochter. Wollt ihr für einen Moment reinkommen? Auf einen Kaffee? Gern. Marie, zeigst du Jonas dein Zimmer? Dann kannst du ihm auch gleich Herr Zitrone vorstellen. Gut, komm mit. Okay. Bis gleich. Herr Zitrone. Ihr Wellensittich. Ein kleiner Gelber, nehme ich an. Nein, klein schon, aber blau. Frau Fledder und Herr Zitrone. Flatterhaftes Kinderhörspiel von Bernd Gieseking. Komm rein, kannst dich da hinsetzen. Okay. Du redest nicht so viel, oder? Weiß nicht. Hältst du das für cool? Weiß nicht. Ich rede nicht so gern. Immerhin. Ein halber und ein ganzer Satz. Du bist ja ein toller neuer Nachbar. Hier, das ist Herr Zitrone, mein Wellensittich. Herr Zitrone, das ist Jonas. Jonas, das ist Herr Zitrone. Blau. Was? Der ist blau. Natürlich ist er blau. Zitronen sind gelb, jedenfalls wenn sie reif sind. Herr Zitrone heißt so, weil er ganz oft sauer ist. Der ist ungefähr genauso drauf wie du. Kann der auch Worte sagen? Der kann sogar ganze Sätze machen. Aber nur, wenn er will. Versteht er dich auch? Klar, Wellensittiche können eigentlich gar nicht sprechen. Meiner kann aber. Cool. Wie ein Papagei? Nee, besser. Die quatschen ja nur nach. Herr Zitrone spricht allein. Mit dem kann man sich richtig unterhalten. Aber nur, wenn er Lust hat. Hat er wohl gerade nicht. Nee, offensichtlich. In welche Schule kommst du denn nach den Ferien? Hier um die Ecke, Erich Kästner. Da bin ich auch. Welche Klasse? 4b. Hab ich mir gedacht, meine Klasse. Na, Volltreffer. Wieso? Weil vor einigen Wochen meine beste Freundin Lilly weggezogen ist. Und jetzt ist neben mir der einzige freie Platz. Das heißt, ab Montag sitzt du neben mir. Wenn du das nicht willst, setze ich mich woanders hin. So habe ich das nicht gemeint. Klang aber so. Bist du aber empfindlich. Bin ich gar nicht. Ich hol mal den Kakao. Oh Mann. Mädchen. Das ist typisch für Mädchen. Was? Wer spricht da? Na, ich. Herr Zitrone? Klar, Mann. Bin ich froh, mal endlich einen Jungen zum Quatschen zu haben. Ich bin nämlich auch so. Wie? Empfindlich oder sensibel. Also feinfühlig. Mann, ich bin sogar voll hypersensibel. Hypersensibel? Ja, das ist wie... Meinst du, wie die Prinzessin auf der Erbse? Ha, gegen mich hatte die Hornhaut am Hintern. Ich bin viel sensibler. Weißt du, was sie macht? Wer? Die Prinzessin? Nee, Marie. Keine Ahnung, weiß nicht. Sie liest mir Geschichten vor, die schreibt sie selbst. So richtig unheimliche mit Vampiren und Werwölfen. Und ganz oft sind Wellensittiche die Opfer. Dann kann ich wieder die ganze Nacht nicht schlafen. Oh je. Kakao. Alles klar. Ich habe gerade mit Herrn Zitrone geredet. Er hat mir von deinen Horrorgeschichten erzählt. Mit denen du mir Angst machen willst. Das stimmt nicht. Aber du bist und bleibst ein kleiner blauer Schisser. Ich mag nun mal keine Vampire. Und Geschichten um sie herum mag ich auch nicht. Jetzt streitet euch doch nicht. Du hast recht. Komm, Herr Zitrone, vertragen wir uns wieder. Du könntest mir ja auch mal was Lustiges vorlesen. Ich find's lustig. Total. Magst du Vampirgeschichten? Naja, ich hab ne Fledermaus. Du hast ne was? Das erfindest du jetzt, oder? Nein, ich hab tatsächlich eine Fledermaus. Eine lebendige? Mhm. Ne Fledermaus? Du Verräter! Marie, er besitzt einen Vampir und sagt es nicht. Der ist gefährlich, dieser Jonas. Ein Blutsauger, ein Dracula. Der liest bestimmt jede Nacht bis zum Morgengrauen. Ich hab doch gleich gewusst, dass mit dem was nicht stimmt. Wer sensibel ist, der spürt das. Moment. Ich mach das Tuch über seinen Käfig. Geht wohl gerade nicht anders. Sorry, Herr Zitrone. Ja, sperrt mich nur ein und dann vergesst mich hier. Jonas? Jonas, kommst du? Du musst mir unbedingt mehr von deiner Fledermaus erzählen. Heute noch. Okay, ich komme nach dem Abendessen nochmal vorbei. Es sind ja noch Ferien, da darf ich bestimmt. Super, bringst du sie dann mit? Das wird schwierig. Sie ist zwar irgendwie meine, aber sie lebt ja nicht in einem Käfig, sondern auf unserem Dachboden. Also tagsüber hängt sie da, nachts flattert sie dann raus mit den anderen. Was? Hier flattern Fledermäuse rum? Dann sag ihnen, Herr Jonas, dass sie hier und 100 Meter im Umkreis Hausverbot haben. Bist du unter deinem Tuch immer noch nicht ruhig? Hoffentlich gehört die Fledermaus zu einer aussterbenden Tierart. Vielleicht ist die dann bis heute Abend schon ausgestorben. Jetzt halt aber mal die Luft an. Gut, mach ich. Was ist das? Ist der tot? Ach, das spielt er nur. Wir gehen dann mal. Wenn er die Luft anhält, fällt er von der Stange und stellt sich dann tot. Jonas, kommst du jetzt bitte? Danke nochmal für den Kaffee, Mira. Ah, ihr trefft gleich auf der Treppe noch mehr neue Nachbarn. Hummel heißen die. Bodo und Claudia. Die wohnen auch erst seit 3 Wochen hier. Direkt über uns. Sie sind ein bisschen komisch. Also ich finde sie nett. Sie haben ein Frettchen. Vor dem hat der arme Herr Zitrone noch mehr Angst als vor Fledermäusen. Tschüss, ihr zwei. Bis nachher. Ja. Wieso nachher? Ich hab gesagt, ich käme noch mal rüber. Ist wegen Frau Fledder. Marie steht total auf Fledermäuse. Also, darf ich? Wenn du willst. Es sind ja noch Ferien. Tag. Hallo, Sie müssen die Hummels sein. Woher wollen Sie das wissen? Na, Ihre Nachbarin hat's mir gerade gesagt. Ach so, ich dachte schon, Sie sind von der Polizei. Quatsch. Wieso sollte der denn von der Polizei sein, Schatz? Hallo, mein Name ist Claudia Hummel und Sie? Keller, Jürgen. Wir sind vor 2 Wochen ins alte ja, Haus. Ja, und wir haben es eilig. Oh, Entschuldigung, er ist manchmal so. Aber wir sehen uns jetzt ja bestimmt öfter. Auf Wiedersehen. Wie süß, Papa, schau mal, das Frettchen. Ja, aber es beißt. Am liebsten vorlaute Kinder. Ach, Bodo. Hier, schau es dir ruhig an. Das ist Al, unser Frettchen. Hab ich doch gesagt. Al mag dich nicht, verstehe ich. Er meint das nicht so. Wiedersehen dann. Bodo, bitte. Was denn? Ich kann Kinder nun mal nicht leiden. Die sind ja seltsam. Und Al? Was für ein komischer Name. Vielleicht von Al Capone. Wer ist das denn? Ein berüchtigter amerikanischer Verbrecher. Wie ein Verbrecher sah das Frettchen aber nicht aus. Finde ich gut, dass du dich nachher nochmal mit Marie triffst. Magst du sie? Ach, das ist eher wegen Frau Fledder. Marie geht in die Klasse, in die ich komme. Und kennst du, wenn du in die Schule kommst, schon jemanden? Das ist doch toll. Vielleicht könnt ihr ja sogar zusammen. Mal sehen. Und dann sagte der Opa, wir wackeln schon die letzten Vampirzähne. Erst gestern sind mir 2 ausgefallen. Das wäre ja mal eine gute Nachricht. Wie viele Zähne haben die denn? Keine Ahnung. Aber das gehört auch nicht zur Geschichte. Hör zu, was Dracula, der alte Vampir-Opa, weiter sagt. Ich bin so hungrig, ich habe lange kein Blut mehr getrunken. Ich gäbe alles für einen süßen kleinen Wellensittich, am liebsten einen blauen. Nein, nein, nein, Marie, hör auf. Und er flog los und ging auf die Suche nach einem Wellensittich. In der Gartenstraße kam er an einem Haus vorbei, mit der Nummer 19. Das ist gemein. Wir wohnen in der Gartenstraße und haben die Hausnummer 19. Du bist sowas von gemein. Ich schreibe, Mama. Meine Geschichte steht kurz vor dem Ende. Als es das letzte Mal klingelte, hast du einen netten Jungen kennengelernt. Na gut, ich gehe. Ah, Sie sind es. Es ist Frau Hummel von oben. Hallo, schön, dass du da bist. Darf ich kurz reinkommen? Sicher. Guten Abend. Hallo, Frau Schröder. Ich wollte Ihrer Tochter ein Geschenk bringen. Schon wieder. Aber ich möchte nicht, dass sie hier dauert. Oh nein, ihr Frettchen! Al? Al, komm hierher! Al! Al, komm zurück! Der rennt in mein Zimmer! Das darf der nicht! Frau Hummel, fangen Sie sofort Ihr Frettchen wieder ein! Was ist das? Oh nein, Marie! Hilfe! Hilfe! Wo kommt dieses Ungeheuer her? Diese Zähne! Ich muss! Oh nein! Mist! Oh! böser Elf. Jetzt ist der arme Vogel von der Stange gefallen und ist tot. Ich hoffe, der tut nur so. Schau mal, er bewegt einen Flügel. Oh, da bin ich aber froh. Das hätte mir das Herz gebrochen. Armer Herr Zitrone. Dabei wollte ich dich doch nur überraschen. Na, das ist Ihnen ja gelungen. Was macht das Frettchen denn jetzt schon wieder? Das gibt es doch nicht. Das Frettchen nimmt meinen Schlüsselbund. Elf, es reicht. Komm sofort hierher und gib mir die Schlüssel. So ist es brav. Der gehorcht Ihnen ja. Naja, manchmal. Trotzdem, Sie nehmen Ihr Frettchen bitte jetzt mit und bringen es nicht noch einmal mit in unsere Wohnung. Versprochen. Aber hier, Marie, hier ist noch deine Überraschung. Eine Robbe. Danke. Ich möchte das nicht. Das ist nun schon das dritte Stofftier. Aber wenn Sie Marie doch so gefallen. Ich bleibe dabei. Ich möchte diese Geschenke nicht für meine Tochter. Gut, Frau Schröder. Dann leihe ich sie, Marie. Solange wir hier wohnen. Mehr nicht. Und wenn wir eines Tages wieder ausziehen sollten, dann hole ich sie einfach ab. Okay, Marie? Das ist doch eine super Idee. Und solange passe ich gut auf sie auf. Bitte. Na gut, ich gebe mich geschlagen. Danke, Mama. Und vielen Dank, Frau Hummel. Gerne. Das war ein Überfall, ein richtiger Überfall. Und zwar auf mich. Was für Zähne der hatte. Der Hunger stand in seinen Augen. Füttern die denn gar nicht? Schau mal, meine neue Flauschirobbe, die kommt auch zu mir ins Bett. Ui, bist du schwer. Du hast heute bestimmt viele Fische gegessen. Marie, das Abendessen ist fertig. Komme, und dir hänge ich mal das Tuch zur Beruhigung drüber, mein Süßer. Seit wann ist eine Zitrone süß? Soll ich dich Orange nennen? Untersteh dich. Und jetzt erholst du dich von dem Schreck. Die Gute-Nacht-Geschichte entfällt heute leider. Was heißt da leider? Das ist die beste Nachricht des ganzen Tages. Ich liebe unser neues Haus. Ich auch. Das einzige alte zwischen all den neuen. Und wir haben die ganzen Fledermäuse auf dem Dachboden. Mach mal lauter. Die Einbruchsserie in der Region reißt nicht ab. Dies ist jetzt schon der dritte Überfall auf einen Juwelier innerhalb von 3 Wochen. Von den Dieben fehlt bislang jede Spur. Und jetzt kurz noch zum Wetter. Ich gehe noch mal nach oben zu Frau Fledder, bevor sie auf ihre nächtliche Jagd geht. Ist sie denn wieder ganz gesund? Am Flügel schon, aber sie ist immer noch völlig durch den Wind. Hallo Mäuse. Fleder. Mäuse, bitte. Hallo, Fled. Wie geht's? Ganz gut. Noch ein bisschen müde. Was macht deine Schwester? Hängt neben mir und pennt. Du kennst sie ja. Frau Fledder, aufwachen. Was? Wie? Guten Morgen. Oder besser guten Abend. So zart hört sie nix. Fledder, du alte Flattermaus, komm mal zu dir. Hey, alt. Wer hat hier alt gesagt? Ich bin in den besten Jahren. Oh, hallo, Jonas. Dich habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Das letzte Mal war... gestern. Du warst ja auch die ganze Nacht weg und dann hast du den ganzen Tag hier kopfüber verpennt. Ach ja, wie konnte ich das nur vergessen? Ach je, sowas aber auch. Naja, ich bin gerade aufgewacht. Ich weiß noch gar nicht, wo oben und unten ist. Und rechts und links wirst du dein ganzes Leben lang nicht mehr lernen. Hey, von wegen. Du bist die Einzige, die immer mit uns in der Luft zusammenstößt. Das passiert keiner anderen Fledermaus. Ja, weil ihr immer falsch fliegt. Quatsch. Du machst das ganze Chaos. Ich? Nein, wo ich bin, ist vorne. Halt einfach den Rand. Ich bin viel schöner als du, Fled. Schau mal, wie seidig mein Fell glänzt. Du bist also was Besseres? Hört doch auf. Nein, ich bin nichts Besseres. Ich bin nur nicht ganz so gewöhnlich. Ja, ich interessiere mich für mehr als nur Insektenorten. Motten fangen, Fliegen fressen. Puh. Für was interessierst du dich denn noch? Für Farben zum Beispiel. Farben? Ja, Fled, für Farben. Nachts ist alles so grau. Wir sind schwarz und grau und braun. Die Nächte, durch die wir fliegen, sind dunkel. Ich aber liebe die Farben. Farben? Ja, Farben. Ein tolles Himmelblau, ein zartes Rosa, ein Ultraviolett, ein Omega. Omega? Ja, genau, Omega. Das Omega ist ein griechischer Buchstabe. Buchstabe? Ja, der letzte des griechischen Alphabets. Omega ist gar keine Farbe? Keine Farbe. Vielleicht meinst du Ocker. Wahrscheinlich, ja. Genau, Ocker. Ocker, Omega ist doch das Gleiche. Manchmal ist sie voll bescheuert. Hey, das habe ich gehört. Das solltest du auch hören. Kann man ja nicht mehr aushalten, euer Gequatsche. Boah, also ich hau ab. Raus jetzt. Omega. Farben. Das war knapp an mir vorbei. Knapp? Das war gekonnt. Oh, Flatter, du musst nach rechts. Hä, das war rechts. Das war links. Das war links? Oh, im Leben war das nicht links. Flatter, diskutier nicht. Flieg. Jetzt sind sie weg. Endlich. Die nerven total mit ihrem rechts und links und mit ihrem hoch und runter. Hast du keinen Hunger? Doch. Aber ich flieg lieber später hinterher. Dann kann ich wenigstens hinfliegen, wo ich will und bestimmen, wo rechts und wo links und wo oben und unten ist. Ich habe heute ein Mädchen kennengelernt. Aha. Sie wohnt gegenüber. Marie. Ich kenne nur ein Paar aus dem Haus. Einen Mann und eine Frau. Und an der Leine haben sie ein Frettchen. Das ist Elle. Du kennst es? Ich habe es nur mal kurz getroffen. Die gehen immer mitten in der Nacht raus, wenn es dunkel ist. Und kommen erst morgens zurück, kurz bevor es hell wird. Das ist aber komisch. Finde ich nicht. Du bist ja auch eine Fledermaus. Aber für zwei Menschen mit einem Frettchen ist das sehr ungewöhnlich. Das muss ich Marie erzählen. Seit du die kennst, bin ich wohl abgemeldet, hm? Jetzt hör mal auf. Das ist doch Quatsch. Komm mit. Ich stell dich vor, Marie wird sich freuen. Sie interessiert sich für Vampire. Vampire? Vor denen habe ich Angst. Du bist doch selber eine Fledermaus. Ja, eine Fledermaus. Aber doch kein Vampir. Die sind anders, furchteinflößend. Du bist genau wie Herr Zitrone. Wer ist denn das schon wieder? Maries Wellensittich. Sie hat ein Wellensittich? Ja, warum? Ich fasse es nicht. Ich finde Wellensittiche so... Ach, die sind so wunderschön und vor allem sind sie so bunt. Nicht so dunkel wie wir. Wie die so aufrecht sitzen auf ihren Stangen und auf Zweigen. Wir hängen dauernd mit dem Kopf nach unten. Wir sind so, ach, so fledermausig, weißt du? Aber Wellensittiche, die haben echte Federn. Stell dir das vor, wie vom Designer gemacht. Also, du willst mit? Na klar will ich mit. Fliegst du oder willst du in meinen Kapuzenpulli in die Kängurutasche? Känguru-Taxi, bitte. Okay, sitzt du gut? Ich hänge. Ich gehe schon. Aber ich wollte gehen. Vielleicht ist es ja für mich. Für dich? Um diese Zeit? Jonas! Na, das ist aber eine Überraschung. Komm, wir gehen in mein Zimmer. Mit Kapuzenpulli im Sommer? Ist das nicht ein bisschen warm? Zieh den ruhig aus und gib ihn mir. Nein, mir ist kalt. Heute. Es ist einer der wärmsten Tage im Jahr. Wirst du krank? Mama, jetzt lass doch mal. Komm, Jonas, du wolltest mir doch noch was erzählen. So? Geheimnis, Mama. Na, von mir aus. Hallo, Herr Zitrone. Ich kenne Sie nicht, mein Herr. Er ist immer noch sauer auf dich, weil du eine Fledermaus besitzt. Frau Fledder ist aber nicht gefährlich. Wollt ihr was trinken? Gerne. Dann hol es bitte. In der Kammer steht auch dein Lieblingssaft. Nee, das ist Tomatensaft. Der wäre genau das Richtige für den Vampir von diesem Jungen da. Frau Fledder ist kein Vampir. Ich geh mal grad. Lass mich nicht alleine mit diesem Vampir-Dompteur. Och, Herr Zitrone, mein Süßer. Und nenn mich nicht immer Süßer. Ich bin sauer. Ist er nicht süß? Bin gleich zurück. Jonas! Lass mich raus. Nicht jetzt. Lass mich raus. Nein. Ich muss ihn sehen. Er will dich aber nicht sehen. Wen will ich nicht sehen? Naja, also Frau Fledder. Sie ist hier? In meiner Kängurutasche. Lass sie bloß nicht raus. Sie wird mich beißen, aussaugen. Ich muss die Luft anhalten. Nicht schon wieder. Bitte. Herr Zitrone, ich kann das erklären. Oh nein. Jetzt ist er in Ohnmacht gefallen. Ist er das? Ja, das ist er. Blau? Was? Er ist blau. Ja, schon. Viele Wellensittiche sind blau. Aber nicht so blau wie Herr Zitrone. Ich dachte, der wäre zitronengelb. Mein Gott, ist der süß. Naja. Er ist noch viel schöner, als ich es mir je vorgestellt hatte. Und er ist ein großer Schisser. Der größte, den ich kenne. Sensibel ist er auch noch, wie niedlich. Hypersensibel sogar. Und mit einer großen Angst vor Vampiren. Aber Vampire gibt es doch gar nicht. Ich dachte, du fürchtest dich auch vor ihnen. Nicht, wenn sich schon ein anderer vor ihnen fürchtet. Er glaubt, Fledermäuse wären Vampire. Wirklich? Ja. Wie romantisch. Was ist denn daran romantisch? Alles, na alles ist romantisch, wenn man verliebt ist. So plötzlich. Hast du noch nie was von der Liebe auf den ersten Flügelschlag gehört? Deine Familie, deine ganze Kolonie, sie werden dich für verrückt erklären. Die können sich alle mal auf den Kopf hängen. Hier geht es um Größeres als um kleinkarierte Vorstellungen davon, was zusammenpasst und was nicht. Stell mich vor. Nein, noch nicht. Ich kann doch nicht so schwarz. Ich brauch was Buntes. Schnell, gib mir was von dir. Ist sie das? Oh nein. Bist du wieder wach? Nicht ganz. Ich hab nur ein Auge offen. Kannst du sie mit so verdrehtem Kopf sehen? Sie steht auf dem Kopf. Ich häng immer so wie ihr. Wir Fledermäuse stehen drauf. Kopf nach unten, weißt du? Muss ich auch mal probieren. Ich sitze mein Leben lang schon auf Ästen und Zweigen und Käfigstangen. Au! Wie süß. Er hat es versucht. Ich glaube, ich habe mir den Flügel gebrochen. Lass mich rein zu ihm. Ich muss ihm helfen. So, hier ist der Tomatensaft. Ist sie das? Darf ich vorstellen? Frau Fledder. Das ist Marie. Marie, Frau Fledder. Die sieht aber toll aus, so schwarz. Und die Ohren, riesig. Cool. Das findest du schön? Mega schön. Und du, Herr Zitrone, wie findest du das Schwarze? Naja, also eigentlich finde ich Schwarz ja eher so schwarz. Aber bei ihr, da ist das Schwarz irgendwie bunt. Oh nein, jetzt ist Frau Fledder in Ohnmacht gefallen. Dann leg sie doch in den Käfig, bis sie wieder zu sich kommt. Und wir lassen die beiden mal allein. Wenn ihr meint, so hübsch wie sie ist, wird sie mir wohl nichts tun. Vorsicht, sie hat so zarte Flügel. Und wir dann alle so auf einmal raus aus dem Haus zum Abendessen. Ich könnte nicht mit so vielen zusammenleben. Und ich sag so rechts. Du musst nach rechts fliegen. Aber er hat keine Ahnung, wo rechts ist und kracht voll in mich rein. Und dann war mein Flügel gebrochen. Aber zum Glück war Jonas gerade eingezogen. Er hat mich gefunden und mir jeden Abend eine Motte gebracht, bis ich selber wieder fliegen konnte. Du isst Motten? Mhm. Sind sehr lecker. Solltest du auch mal probieren. Wenn du meinst. Willst du mal mit mir zum Essen fliegen? Ich weiß nicht. Du fliegst doch nachts. Man sieht ja gar nicht, wo man hinfliegt. Dafür haben wir ja den Ultraschall. Ultraschall? Kenne ich nicht. Damit orientieren wir uns im Dunkeln und orten alles. Was machst du denn nachts? Ich schlafe. Jede Nacht? Klar. Kopf unter den Flügel und Augen zu. Nein. Ist das aufregend. Herr Zitrone, weißt du was? Ich wickel mich auch zum Schlafen in den Flügel. Wir passen also ganz wunderbar zusammen. Wenn du meinst. Guten Morgen, Jonas. Na, das war aber ein langer Abend bei Marie. Frau Fledder wollte einfach nicht weg. Ich glaube, sie und Maries Wellensittich sind verliebt. Oh, eine Fledermaus und ein Wellensittich? Wie soll das denn gehen? Naja, bei den Menschen verlieben sich auch oft Leute, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. Du und Mama, ihr seid doch auch sehr unterschiedlich. Ja, ging ja auch nicht gut. Wäre aber fast gut gegangen. Na, fast. Komm, es wird ein herrlicher Samstag. Lass uns heute was unternehmen. Mal hören, ob das Wetter so bleibt. Kam es in der gestrigen Nacht zu einem weiteren Juwelenraub? Die Polizei ist ratlos. Schon wieder gelang es den Tätern, aus einem geschlossenen Raum alle Juwelen zu entwenden. Wieder gibt es keinerlei Einbruchsspuren. Laut Zeugenaussagen könnte es sich bei den Tätern um einen Mann und eine Frau handeln. Ich gehe noch mal schnell rüber zu Marie. Es bleibt sonnig, wonnig, sonnig. Ob ich Fledder mitnehmen sollte? Jetzt? Die schläft doch tagsüber. Aber vielleicht ist sie sauer, wenn ich ohne sie gehe. Wegen Herrn Zitrone? Genau. Verstehe. Frau Fledder. Frau Fledder. Was? Wie? Oh. Ach, Jonas. Ich habe geträumt. Alles um mich herum war blau. So schön blau und voller Federn. Frau Fledder, ich gehe mal rüber. Willst du mit? Rüber? Zu Marie und zu... Genau. Natürlich will ich mit. Aber, Moment, kann ich so gehen? Ich sehe bestimmt voll verschlafen aus. Warte, ich richte mein Fell noch mit ein bisschen Spucke. Oh, was ist denn das? Das Licht. So hell ist das tagsüber. Aber der Himmel... Der Himmel ist ja blau. Oh, ich liebe blau. Ich bin noch im Bad, Marie. Kannst du gehen? Bin schon an der Tür. Herein mit dir, guten Morgen. Hast du Frau Fledder auch mit? Klar, die ist bis über beide Fledermausohren verliebt. Petze. Also, Herr Zitrone wird sich bestimmt sehr über deinen Besuch freuen. Wirklich? Besuch schon so früh am Morgen. Frau Fledder. Herr Zitrone? Herr Zitrone. Ohnmächtig. Oh Gott, ist er tot? Zitrönchen, Schatz, wenn du nur wieder aufstehst und fliegst. Oh, bitte, bitte, bitte, bitte. Ein Bitte hätte gereicht. Herr Zitrone, du kannst auch Frau Fledder nicht so erschrecken. Ich wollte sie nicht erschrecken, ich war so überwältigt. Von deinen Gefühlen? Für mich? Naja, ja. Bis gestern war ich allein, nur ich und der Käfig. Und ich. Aber du hast keine Flügel. Du warst immer alleine, mein armes Zitrönchen. Fliegst du denn nie mit anderen zusammen aus? Welchen anderen? Na, deinen Brüdern und Schwestern, Cousinen, Cousins, Onkel und Tanten, Vater, Mutter. Aber wenn die alle hier wären, dann wäre es ja viel zu eng im Käfig. Verstehe. Wer ist das denn jetzt? Ich gehe! Ach, Frau Hummel. Ich wollte mal Hallo sagen. Und außerdem habe ich gestern in der Stadt was für Marie gesehen. Für Marie? Sie haben uns doch gestern... Das hatte ich ja vorgestern schon entdeckt. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich möchte nicht, dass Sie ihr ständig etwas schenken. Ist hier nur geliehen. Und wenn es ihr eine Freude macht? Marie, kommst du mal bitte? Frau Hummel ist hier für dich. Hat sie das Frettchen dabei? Leider ja. Was? Dieser Zombie ist wieder da? Die Killermaschine. Frau Fledder, versteck dich vor dem Biest. Komm wieder zu mir in den Vogelkäfig. Hier sind wir sicher. Wie romantisch. Mich hat noch nie jemand gegen ein Frettchen verteidigt. Keine Sorge, wir passen auf euch auf. Hallo, Frau Hummel. Schau mal, Marie, den süßen Hund habe ich gestern für dich gekauft. Wenn du hier drauf drückst, wedelt er sogar mit dem Schwanz. Wie süß. Mama, schau doch, so einen wollte ich schon immer haben. Und mir macht es Spaß, sowas zu kaufen. Wir haben ja schließlich keine Kinder, die sich darüber freuen. Danke, der kommt gleich zu den anderen. Das war aber das letzte Mal, Frau Hummel, wirklich. Gut, wenn Sie meinen... Also dann, tschüss Marie. Wiedersehen, Frau Schröder. Und schönen Tag noch. Schau mal, Jonas. Die Hummel schenkt mir laufend neue Stofftiere. Der ist ja süß. Zeig mal, wie schwer der ist. Ich hab mich auch schon gewundert. Ist bestimmt die Batterie für den wedelnden Schwanz. Leg den bloß weit weg von mir. Der riecht nach Frettchen. Gut. Ich leg ihn aufs Bett. Was war das denn? Der macht ja Töne. Töne? Ja, ganz laut. Was denn für Töne? Die klingen sehr hell. Ich höre nichts. Fledermäuse hören viel mehr Töne als wir. Psst, Marie, schüttel den Hund nochmal. Da ist mehr drin als eine Batterie. Hört sich an wie Kiesel, die aneinander stoßen. Ich höre immer noch nichts. Auch keine Nachrichten? Was hat das denn jetzt damit zu tun? Es ist kurz nach 11. Schalt mal schnell das Radio an. Nein, keine Nachrichten. Die sind oft noch grausamer als Maries Geschichten. Liebe, die seit 3 Wochen ihr Unwesen treiben, wie von Geisterhand gelingt es ihnen, aus den Privatwohnungen der Ladeneigentümer die Schlüssel zu entwenden und im Anschluss ohne Einbruchsspuren die Ladengeschäfte auszuräumen. Es wird vermutet, dass es sich um einen Ganovenpaar handelt. Nach neuesten Meldungen fand die Polizei außerdem Kotreste eines noch nicht ermittelten Nagetiers. Hab ich mir doch gedacht. Was, bitte? Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, wurde eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt. Und nun zum Wetter. Der morgige Sonntag wird der bisher wärmste Tag des Jahres. Hast du das gehört? 35 Grad werden. Was gehört, dass morgen das Wetter gut wird? Nein, dass ein Paar hier in der Gegend in Juweliergeschäfte einbricht und dass die Polizei Kot von einem Nagetier gefunden hat. Ja und? Du meinst doch nicht etwa Earl, das Frettchen? Könnte doch sein. Du spinnst. Obwohl? Ja. Stimmt, gestern als Frau Hummel hier war, da hat sich er tatsächlich den Schlüsselbund meiner Mutter geschnappt. Vorher hat er nach mir geschnappt. Und hat ihn bei ihr abgeliefert. Das passt. Und sie gehen immer nur abends, wenn es dunkel ist, mit ihrem Frettchen spazieren, angeblich um andere Bürger nicht zu erschrecken. Und kommen wieder, kurz bevor es hell wird. Und jetzt der Stoffhund, der so schwer ist. Gib mir mal die anderen Tiere. Die liegen unter der Bettdecke. Die sind doch auch schwerer als normal. Nicht! Ach, bitte! Das klirrt furchtbar laut in meinen Ohren. Da sind Juwelen drinne, ganz bestimmt. Hast du meine Schere? Du willst die Tiere doch nicht etwa kaputt schneiden. Die hat Frau Hummel mir nur geliehen. Ich versuche vorsichtig ein Auge rauszunehmen. Das können wir wieder befestigen, wenn wir uns irren. Geht's? Volltreffer. Wow, und du meinst, da sind die geklauten Juwelen und Frau Hummel stopft sie hinterher in die Tiere, die sie mir dann leiht? Klar, dass die Beute bei einem Mädchen unter der Bettdecke liegt, darauf kommt doch keiner. Und wenn die Polizei bei Frau Hummel mal die Wohnung durchsuchen sollte, finden die nichts. Und deswegen hat sie mir auch die Stofftiere nur geliehen. Wir müssen sie bei ihrem nächsten Einbruch verfolgen und sie auf frischer Tat ertappen. Spinnst du? Klar. Eine Nachtverfolgung. Super. Ich bin dabei. Nachts? Niemals. Nicht mit mir. Ich bleibe hier. Nachts lauert überall der plötzliche Tod. In diese gefährliche Welt willst du mich allein mit diesen beiden Menschen schicken? Die zwei können nicht mal fliegen. Ich dachte, du bist ein Held. Wenn du mich so fragst. Aber ich bleibe im Vogelkäfig. Eine Verfolgungsjagd mit einem Käfig bei Nacht? Das ist doch unmöglich. Was willst du sonst machen? Zur Polizei gehen. Das machen wir hinterher. Wir können ihnen vielleicht alle Beweise liefern. Hast du nicht gehört? Es gibt eine Belohnung von 1.000 Euro. Außerdem, ich dachte, du magst spannende Geschichten. Stell dir mal vor, die 3 Fragezeichen würden immer gleich zur Polizei rennen. Dann gäbe es keine einzige Geschichte von ihnen. Du hast recht. Eine Geschichtenschreiberin muss auch Geschichten erleben. Aber was sage ich meiner Mutter? Ganz einfach. Ich sage, ich übernachte bei dir und du machst es umgekehrt. Und jetzt muss ich rüber. Mein Vater möchte heute mit mir was unternehmen. Gut, dann treffen wir uns, wenn es dunkel wird, unten hinterm Haus. Ich bringe eine Taschenlampe mit. Ich mein Fernglas. Und ich nehme das alte Handy von meinem Vater. Das merkt er nicht. Für Beweisfotos reicht das allemal. Vergiss Herrn Zitrone nicht. Den Süßen würde ich nie vergessen. Ich bin nicht süß. Ich bin sauer. Süß. Na gut. Hex. Fleet. Ich kann nicht mehr schlafen, Fleet. Ich will aber noch schlafen, Fledder. Ich bin aber aufgeregt. Umgekehrt. Du regst mich auf. Es ist was Geheimes, weißt du? Dann sag es mir nicht. Oh, du interessierst dich gar nicht für mich und was ich so mache. Dabei bin ich deine Schwester. Mann, okay. Und um was geht es? Eine Verfolgung. Diebe. Ich und Herr Zitrone. Herr Zitrone? Ja, kennst du nicht. Ist auch egal jetzt. Und Jonas und Marie. Wir haben da was herausgefunden. Klingt gefährlich. Ist es auch. Das wird eine Gangsterjagd. Das ist doch... sehr gefährlich. Sag ich doch. Deshalb muss ich ja mit, damit denen nichts passiert. Wem? Na, Herrn Zitrone, Jonas und Marie. Denen passiert eher was, wenn du dabei bist und ständig rechts und links verwechselst. Oh, du bist echt kein netter Bruder. Trotzdem viel Glück. Ja, danke. Also, ich bin dann mal weg. Was war denn mit Fledder los? Sie ist nicht mal an mich angestoßen beim Abflug. Sie hing aber auch ganz außen. Und warum fliegt sie so früh? Sie muss auf Gangsterjagd mit diesen Menschen. Das kann aber gefährlich werden. Besonders, wenn man rechts und links verwechselt. Ich schlage vor, wir schauen mal nach ihr, bevor ihr was passiert. Wer ist dabei? Ich. Ich? Ich auch? Ja, du auch. Dann seid ihr doch eigentlich schon genug. Quatsch nicht, du auch. Aber erst, wenn es dunkel ist. Gut. Schlafen wir noch eine Runde. Sieht lustig aus, du mit dem Vogelkäfig. Ich hab Mama gesagt, du willst Zitrone auch mal beim Schlafen beobachten. Ist das kalt hier draußen? Quatsch, es ist der wärmste Tag des Jahres. Aber es zieht ganz schön durch die Gitterstäbe. Das ist einfach nur die Welt, das Leben und die Luft, die jetzt mal zu dir reinwehen. Von wegen Leben. Hier lauert der Tod. Ich habe allein auf dem Weg hierher 3 Katzen gesehen. Da fühlt man sich schon wie verschluckt und verdaut. Und jetzt? Wie gehen wir vor? Wir verstecken uns hinter dem Busch. Von dort aus können wir den Hauseingang super gut beobachten. Meinst du, Frau Fledder findet uns hier? Bestimmt. Die kann uns mit ihrem Ultraschall orten. Links. Nein, rechts. Dann ein ganzes Stück geradeaus. Und jetzt wieder links. Oder rechts? Nein, rings. Quatsch. Was sage ich? Links natürlich. Huhu, Frau Flatter, hier sind wir. Ah, ich habe euch doch gleich geortet. Herr Zitrone, wie mutig du bist. Ja, aber es zieht durch die Gitterstäbe. Ich werde mich erkälten. Gut, dass du Federn hast. Und jetzt? Du musst nicht flüstern. Die können uns da drüben gar nicht hören. Stimmt natürlich, klar. Wir warten. Okay, warten. Ich bin so müde. Wie spät ist es denn? 23 Uhr. Schon? Und wenn Herr und Frau Hummel heute einfach schlafen und gar nicht losgehen? Psst. Da, die Tür geht auf. Sie kommen. Und sie haben eine große Tasche dabei. Mit dem Killerfrettchen drin? Nee, das ist an der Leine. Aber vielleicht ist die Tasche ja für die nächsten Juwelen. Okay, es geht los. Ich nehme den Käfig. Und ich bleibe dicht bei euch. Vielleicht sollte doch besser einer hier bleiben und beobachten, wie sie zurückkommen. Herr Zitrone? Ja, schon gut. Nimm mich mit. Kommt. Und immer Abstand halten. Frau Flatter, kannst du mal nachsehen, was die beiden da in der Hand haben? Das ist eine meiner leichtesten Aufgaben. Und tschüss. Sei bloß vorsichtig. Sie haben eine Straßenkarte, auf der haben sie ein rotes Kreuz eingezeichnet. Okay. Wir bleiben dran und halten diesen Abstand. Sie biegen ab. Wir müssen näher ran. Dann sehen sie uns. Ich kann sie belauschen. Ich flieg hin und her und berichte euch. Mich bemerken die gar nicht. Und tschüss. Hört ihr das? Wie herrlich lautlos sie fliegt. Sie halten. Da hinten vor dem Haus. Zweimal links um die Ecke. Dann können wir mindestens eine Ecke näher ran. Frau Flatter, was machen Sie da? Hab ich nicht erkannt. Ich schau noch mal nach. Und tschüss. Hoffentlich entdecken die sie nicht. Herr Zitrone, zeig mal bitte den Schnabel. Ich kann sie nicht finden. Sie sind weg. Was? Bist du dir sicher, dass du zweimal nach links geflogen bist? Ja, eigentlich schon. Also, so ziemlich jedenfalls. Komm mal an den Käfig. Was macht ihr da? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ganz nah. War das ein Schnabelkuss? Genau. Und zwar auf deine linke Seite. Das war links? Dann bin ich vorhin falsch geflogen. Das dachte ich mir. Dann fliege ich also nochmal. Genau. Zweimal links. Ja. Und tschüss. Gut gemacht, mein Süßer. Da, sie kommt schon zurück. Sie beratschlagen was und haben Elf von der Leine genommen. Es geht los. Nichts wie hin. Stopp mal, Bodo. Elle wittert was. Ach, Claudia, das wird nur eine Katze sein. Nein. Er wittert was in der Luft. Und wenn schon, dann wird es ein Vogel sein. Die schlafen um die Uhrzeit. Dann halt eine Fledermaus. Los, wir machen weiter. Meinst du nicht, wir sollten bald mal wieder die Gegend wechseln? Wieso? Läuft doch alles super hier. Elle holt uns heute die Schlüssel vom größten Juwelier der ganzen Stadt. Und dann werden wir reich. Steinreich? Sieh mal, es steht sogar das Fenster im ersten Stock offen. Und direkt daneben ist die Regenrinne. Besser kann's gar nicht laufen. Los, Elle. Such den Schlüssel. Hoch mit dir. Such. Dann gibt es auch deine Belohnung. Ein leckeres Essen. Still. Dein Fernglas. Unglaublich. Das Frettchen klettert an der Rinne hoch und verschwindet im Haus. Er klaut erst die Schlüssel und dann schließen sie einfach die Tür im Juweliergeschäft auf. Ohne Spuren. Genial. Die müssen nur einmal rauskriegen, wo der Juwelier privat wohnt. Da, er kommt wieder raus. Gib mir auch mal das Fernglas. Richtig, er hat den Schlüssel im Maul und kommt wieder an die Leine. Sie füttern ihn. Bekommt er etwa nur was zu essen, wenn er was geklaut hat? Kein Wunder, dass er so hungrig auf mich war. Achtung, sie kommen auf uns zu. Klar, wir wollen in die Innenstadt zum Juwelier. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung, schnell ins Gebüsch hinter der Mauer. Und wenn da eine Katze ist? Ruhe. Spring drüber und dann flach hinlegen. Elle benimmt sich so komisch. Er zieht an der Leine. Ja, seltsam. Es kann doch nicht nur die Fledermaus da oben sein. Elle, was ist denn? Eine Katze? Jonas, mach was. Sie merken was. Ich nehme ihn lieber an die Tasche. Miau. Eine Katze. Ach du liebe Zeit, eine Katze. Miau. Ganz nah. Sei still. Das war ich doch. Hast du gerade den Vogel gehört? Nee, nur die Katze. Es klang wie ein Vogel, der spricht. Du hast wohl einen Vogel, Bodo. Das ist nicht witzig, Claudia. Wir zwei werden nervös. Ich sag ja, lass uns noch den einen Laden ausräumen und dann die Gegend wechseln. Vielleicht hast du recht. Morgen früh hole ich die Stofftiere bei der blöden Göre ab. Blöde Göre? Die spinnt wohl. Psst, ich bin auf ihre doofen Stofftiere reingefallen. So ein Mist. Psst. Still, Claudia. Mist, Mist, Mist. Ich hab vergessen, es auf lautlos zu stellen. Geh ran, schnell. Ja, Papa? Wo wir sind? Also wir sind gerade... Ich höre was. Das erkläre ich dir später. Papa, bitte, dafür ist jetzt keine Zeit. Genau, dafür ist jetzt keine Zeit. Gib mir das Handy. Auf Wiedersehen, Herr Papa. So, aus. Und jetzt zu euch, ihr beiden Rotzgirn. Mach doch das blöde Ding aus. Ihr spioniert uns also nach. Oh nein, er kommt. Das sei, Claudia. Schnell. Der Killer riecht schon an meinem Käfig. Halt die Göre fest, Claudia. Hilf mir. Ich lasse dich aus dem Käfig, Herr Zitrone. Ich habe aber Angst vor draußen. Drin kriegt er dich garantiert. Okay, mach rauf. Flieg, Herr Zitrone, los. Okay, ich flieg. Ich fliege. Ich fliege. Ein Baum, ich setz mich erst mal. So, hab ich dich, Mädel. Und ich hab den Jungen. Lassen Sie mich los. Sie Einbrecher, Sie Juwelendieb. Weißt du was, kleiner Jonas? So heißt du doch. Er hat mich geschlagen. Und wenn du nicht stillhältst, schlag ich auch noch deine kleine Freundin. Willst du das oder bist du jetzt still? Still. Gut so. Claudia, halt sie fest. Und ich mach Elf von der Leine. Er soll sich den Wellensittich da oben holen. Lass doch den ollen Vogel Hilfe! Da oben sitzen. Ich kann euch auch knebeln, wenn ihr jetzt nicht endlich den Mund haltet. Macht euch keine Sorgen. Ich bringe Herrn Zitrone in Sicherheit. Dann hole ich Hilfe. Und tschüss. Ich bin von links gekommen, also muss ich rechts zurück. Nur keinen Fehler jetzt machen und immer an die linke Kusswange denken und nach rechts abbiegen. Kommst du, mein Zitrönchen? Hat die Fledermaus da gerade auch geredet? Wir müssen weg. So schnell wie möglich. Da, der kleine Lieferwagen. Den breche ich auf. So, hinten rein mit euch und muckst euch nicht. Wo ist das Handy? Die letzte Nummer, die angerufen hat, die muss es sein. Hallo, Jonas? Hallo, Herr Nachbar. Für Ihre Kinder hat sich's ausgeschnüffelt. Wenn Sie die beiden heil und unverletzt wieder zurückhaben wollen, dann rufen Sie nicht die Polizei an. Wir melden uns und sagen Ihnen, wohin Sie die Stofftiere bringen sollen. Welche Stofftiere? Was um Himmels Willen haben Sie vor? Ich will die Kinder sprechen. Erst die Stofftiere. Welche denn? Die Schröder weiß welche und keine Polizei. Sonst werde ich die Kinder... Sie verstehen, was ich meine. Aber bitte tun Sie den Kindern nichts. Gut gemacht, Bodo. Wo fahren wir hin? Wir müssen irgendwas tun. Frau Flenner und Herr Zitrone werden was machen. Irgendwas machen die. Au, au, au. Herr Zitrone, du bist vor einen Ast geflogen. Ich sehe nachts nichts. Au, mein Kopf und meine Flügel. Naja, es ist ja dein erster Nachtflug. Vier Flügel, aber kein Plan. Hast du eine Idee, Frau Fledder? Du wartest hier und ich hole meine Familie. Ich soll hier warten? Ganz alleine? Auf einem Baum in der großen Stadt? Niemals. Aber ich muss die anderen holen. Die anderen? Welche anderen? Meint ihr uns? Da sind plötzlich ganz, ganz, ganz viele Fledermäuse. Meine ganze Kolonie. Wir wollten mal nach dir schauen, Schwester. Man weiß ja nie. Nee, genau. Weiß man ja nicht. Wir brauchen eure Hilfe. Nur ganz kurz. Wer ist das? Der Blaue hier? Oh, das ist mein Freund. Dein Freund? Ja, ich habe mir das gegenseitige Kennenlernen ja auch romantischer vorgestellt. Aber dafür ist jetzt keine Zeit. Das, Herr Zitrone, ist meine Kolonie, meine ganze Familie. Und das ist Fled, mein Bruder. Fled, das ist Herr Zitrone. Das ist Herr Zitrone. Ja, tatsächlich. Ein Wellensittich. Ja, also... Ein Wellensittich. Interessant. Na gut, willkommen. Und... Du findest ihn nicht zu farbig? Wie kommst du auf sowas? Oh, du bist der tollste Bruder der Welt. Die anderen stellen sich einfach selbst vor. Moin. Tag. Bonjour. Grüezi. Jetzt seid mal ruhig. Fledder will was sagen. Danke, Fled. Also, wir brauchen eure Hilfe. Marie und Jonas sind in Gefahr. Sie wurden entführt. In einem Lieferwagen. Ihr müsst hinterher und wir holen Hilfe. Wo sind die hin? Nach links. Nein, rechts. Ihr müsst nach rechts. Und wir fliegen in die Gartenstraße. Okay, dann los. Wir werden sie schon finden. Okay, hinterher. Können wir zwischendrin was essen? Und tschüss. Quatsch nicht. Und flieg. Und tschüss. Wir schicken euch immer einen, der Bescheid sagt, wo sie sind. Und tschüss. Du willst wirklich noch beim Juwelier einsteigen, Bodo? Den Laden nehmen wir noch mit, bevor wir verschwinden. Da gibt's richtig was zu holen. Und die Kinder? Die bleiben im Wagen mit dir. Und ich gehe diesmal alleine rein. Und dann lassen wir uns von ihren Eltern den Rest bringen. Was macht dein Flügel? Fühlt sich gar nicht mehr wie meiner an. Wir müssen los. Lass mich zurück. Da hinten sehe ich eine Katze. Die hast du erfunden, genau wie Marie ihre Geschichten. Nein, die hier ist echt. Flieg! Das war knapp. Ab in die Gartenstraße. Da hinten ist schon unser Haus. Und auf der Straße stehen Mira und Jürgen. Wo soll ich landen? Am besten auf Jürgens Kopf. Vorsicht! Was? Ich komme! Oh! Gelandet! Volltreffer! Genau auf seinem Kopf! Du bist der beste Pilot, den ich kenne. Was soll das? Wo kommt ihr denn her? Wir wissen, wer die Kinder hat. Ja, genau, wissen wir. Das weiß ich auch, aber das nutzt uns nichts. Schau mal, da kommt einer aus meiner Familie. Deine Familie? Mein Schwager, also ihr Bruder. Fleht! Wo sind die Kinder? Sind gefesselt im Auto. Und die Gangster? Der Mann ist mit dem Frettchen in einen Laden gegangen. In welchen? Am Schaufenster ist ein Vogel, eine Amsel. Der Juwelier in der Amselstraße. Jürgen, wir müssen die Polizei anrufen. Meinst du wirklich? Das ist zu gefährlich. Für uns alle. Gut, ruf sie an. Steig ein und los. Ich fahr mit. Ich fliege mit Fleht schon vor. Und tschüss. Hallo? Ist da die Polizei? Ja, Mira Schröder. Es ist dringend. Unsere Kinder sind entführt worden. Ja. Von den Juwelendieben. Sie sind in der Amselstraße. Ja? Ja, wir sind auf dem Weg dorthin. Bodo, ist alles gut gegangen? Das ist die größte Beute, die wir bisher hatten. Sogar Elle freut sich. Und jetzt holen wir uns doch schnell die Stofftiere. Ruf den Vater an. Was ist das für ein Auto, Bodo? Die lieben Nachbarn. Dann brauche ich wenigstens nicht anzurufen. Die bringen uns freiwillig unsere Ware. Schönen guten Abend, Frau Schröder. Ich sehe, Sie haben unsere Stofftiere dabei. Die Höflichkeiten können Sie sich sparen. Wo sind die Kinder? Im Auto. Jonas, Marie, Jonas! Wir sind gefesselt, aber es geht uns gut. Wir wollen sie sehen. Später. Zuerst die Stofftiere. Erst die Kinder. So läuft das nicht. Er hat eine Pistole. Ich habe auch eine. Also keine Dummheiten. Herr Zitrone, was machst du hier oben in der Luft? Soll ich einfach zusehen? Und was sollen wir machen? Ruf deine Familie. Fledermäuse, alle mal herkommen. Also, ich war heute noch nicht... Was? Naja, als... Wie soll ich sagen? Sag's einfach. Also, ich war heute noch nicht auf dem Klo. Hört, hört. Das ist aber meine Nachricht. Und was hat das mit den Kindern zu tun? Jetzt hört einfach mal zu, ohne dazwischen zu quatschen. Also, die eine Hälfte von euch fliegt mit Fledder zur Frau. Die andere Hälfte fliegt mit Fled zum Mann. Ich fliege auch zu dem Mann. Und genau über ihm lasse ich was fallen. Wie? Du willst... Du meinst doch nicht etwa... Oh doch, genau das. Und das ist unser Zeichen. Genau. Fledder und Fled fliegen in diesem Moment den beiden direkt vors Gesicht und zeigen ihre spitzen Zähne. Das wird die beiden Diebe total erschrecken. Im gleichen Moment stürzen sich alle anderen auf die Hände, in denen sie die Pistolen halten. Und ihr beißt rein. Alle. Wir haben aber nur ein kleines Gebiss. Wenn viele beißen, wird es ein großer Biss. Vor Schmerz und Schreck lassen die zwei ihre Waffen fallen. Und danach umschwert ihr ihren Kopf, so eng es geht. Und dann? Weiß ich auch noch nicht. Guter Plan. Ich habe noch nie in einen Menschen gebissen. Ich bin doch kein Vampir. Dann machst du heute mal eine Ausnahme. Es geht los. Dämliches Frettchen, hör auf zu knurren. Los, her mit den Stofftieren. Erst die Kinder. Ich zähle jetzt bis drei. Eins. Wir müssen ihnen die Beute geben. Also gut. Zwei. Und drei. Ah, was war das? Oh, mein Auge. Ich hab was ins Auge bekommen, es brennt wie Feuer! Oh, meine Hand! Ah. Oh nein! Es klappt! Nix wie weg hier! Rein in den Wagen! Und die Stofftiere? Dafür ist keine Zeit mehr, los! Hier spricht die Polizei! Aber mein Auge! Marie, Jonas! Schau an, die wohlbekannten Hummels. Sie sind verhaftet. Nicht schon wieder! Das war in letzter Sekunde. Immerhin aber rechtzeitig. Diese Stofftiere sind für Sie. Wie bitte? Da ist das Diebesgut der beiden drin versteckt. Aus allen Einbrüchen. Oh, Einbruch, ein Kuscheltier. Wir hätten eher abhauen sollen. Ich hab's geahnt. Du weißt ja immer alles besser. Und Elle? Kommt der jetzt auch ins Gefängnis? Ein Komplize? Nein, ein weiteres Opfer. Ein Frettchen. Sie hatten es dressiert. Es hat die Schlüssel für die Juwelierläden geklaut. Ihr habt ja alles perfekt aufgeklärt. Aber wo ist das Frettchen? Ist wohl abgehauen. Ziemlich kluger Kerl. Er war nur mit den falschen Leuten zusammen. Jetzt ist er frei. Und hoffentlich schon über alle Berge. Es ist schon spät, nach Mitternacht. Sie bringen jetzt erstmal die Kinder ins Bett. Ich komme morgen für das Protokoll vorbei. Dann regeln wir das auch mit der Belohnung. Die 1000 Euro. Die habt ihr euch wahrlich verdient. Wie cool. Also, dann bis morgen. Gute Nacht. So, schnallt euch an. Wir fahren heim. Alle Helden an Bord? Ja! Auch Frau Fleder und Herr Zitrone? Klar. Natürlich. Wir haben noch was vergessen. Mach die Fenster mal runter. Da oben sind die restlichen Helden. Danke. Danke, Superfledermäuse. Keine Ursache. Immer wieder. Gerne sogar. Voll das Abenteuer. Aber jetzt müssen wir wieder los. Und tschüss. Wir haben nämlich Hunger. Und tschüss. Und die halbe Nacht ist ja schon rum. Und tschüss. Und tschüss. Jetzt schnell heim. Ich bin aber noch gar nicht müde. Ich kann auch noch nicht ins Bett. Also gut, was haltet ihr von einer kleinen Portion kurz nach Mitternachtsspaghetti mit anschließendem Wohnzimmermatratzenlager? Super! Dann lernen wir auch euer Haus kennen. Und ich zeige dir, wo ich wohne, mein Zitrönchen. Vielleicht hängst du dich heute Abend neben mich? Auf den Kopf? Ich weiß nicht. Überhaupt, können wir unterwegs meinen Käfig einsammeln? Du willst weiter im Käfig wohnen? Ja, also nennen wir ihn doch mein Haus, also mein Zuhause, meinen Ort der Sicherheit. Wir könnten doch den Käfig ab und an auf den Dachboden stellen. Und an den anderen Tagen lasse ich das Fenster bei mir offen. So kann ich Frau Flatter immer besuchen kommen. Abgemacht. Ich habe übrigens noch nie Spaghetti nach Mitternacht gegessen. Ich bin noch nie zur Erich-Kästner-Schule gegangen. Holst du mich am Montag früh ab? Aber nur, wenn du dich auf den freien Platz neben mir setzt. Abgemacht. Frau Fledder und Herr Zitrone. Flatterhaftes Kinderhörspiel von Bernd Gieseking. Frau Fledder, Maria Magdalena Wadzinska. Herr Zitrone, Daniel Friedl. Marie, Mara Zoe Heim. Jonas, Simon Koch. Maries Mutter, Sigrid Burgholder. Jonas Vater, Hüseyin Michael Cipici. Claudia, die Diebin, Anna Böger. Bodo, der Dieb, Dustin Semmelrocke. Frau Fledders Bruder Fleet, Timo Fakraba. Fledermäuse, Marina Schmitz, Barisch Tangobay, Annika Happig. Polizistin, Jule Richter. Radiosprecher, Uli Hömer. Besetzung, Cordula Huth. Ton und Technik, Ursula Potyra und André Buscharin. Aufnahmeleitung, Christoph Müller. Musik, Michael Kessler. Regie, Christine Nagel. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2015. Redaktion und Dramaturgie Gudrun Hartmann.